ätzend, Mann. Wir fahren schon seit Stunden hier rum. Ja, es ist gelaced. Das ist easy. Aber hier geht ja gar nichts. Wo sind wir denn hier, Alter? Ey, mitten in der Prärie. Alter, wir müssen auf jeden Fall mal tanken. Ja, schaffen wir schon noch zum nächsten Tag. Was ist das? Fuck. Ein Eichhorn? Scheiße, ein Riesen. Zieh rum! Ich kann scheiße. Scheiße, ich kann den gar nicht halten. Verdammt! Raus hier! Bist du verletzt? Ja, es geht. Scheiße, Mann! Guck dir das an! Verdammt! Check mal dein Handy. Ja, wir müssen Notruf absetzen. Ah, oh, jetzt auch noch kein Empfang. Mann, kommt wieder alles auf ein hier. Scheiß Handy. Alter, wo wollen wir hin? Siehst du irgendwas? Ich sehe gar nichts. Hier ist nur Wald. Hörst du die Geräusche? Nee, da ist nichts. Komm jetzt hier mal rein, dein Fang. Alter, lass weg hier! Lass weg hier! Ah, Mann, echt. Lass mal da lang laufen. Ich glaub, nee, ich komm, da lass, siehst du lass das? Hier durch. Ich glaub, da ist hier was. Ist ein lass Weg. Mal reingehen. Mann, aber das ist so weit weg. Lass mal schneller laufen. Fuck, wo sind wir denn hier, Mann? Verdammt, ich krieg echt Angst hier. Scheiß Dorn. Siehst du was? Nee. Da ist doch irgendwo jemand. Wo? Nein. Was? Hör mal hin. Mann, das ist doch eine Orgel, komm. Oder? Ja, das kann doch nicht sein, hier mitten im Wald eine Orgel, oder? Doch, da ist was. Klar, Mann, das riecht, ist eine Kirche. Lass uns da hin. Lass da hingehen. Wir müssen uns trocknen, Mann. Guck mich mal an. Komm hier lang. Wir müssen hier vorne, Scheiße, wie hier reinkommen. Riesig, ey. Heiland, zack. Boah, schon unheimlich. Hast du nicht Angst? Ach, Mann. Scheißegal, wir müssen rein. Scheiße, die Tür ist verschlossen. Willst du mal rumlaufen? Ja, komm. Kommst du da rein? Geht es da hoch? Hoch, klettert das Fenster hoch. Hier hoch? Den Stein. Soll ich? Klar! Okay, pass auf. Oh, Scheiße. Leider. Hast du was gehört? Keine Ahnung. Bist du drin? Ja. Wow. Guck mal die Fenster. Oh. Schau mal da drüben. Die Kerzen. Wir müssen mal wieder ein paar Kerzen anzünden. Ja. Yeah.